Abschnitt 16 aus Der rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, zweiter Teil. Im Krankenhaus. Ich kehrte äußerst ermüdet heim. Nach zwei schlaflosen Nächten und einem qualvollen Tag, da ich zu keiner Arbeit fähig war, beschloss ich, mich an Nettie zu wenden. Ich wollte den mir unbekannten Arzt der chemischen Stadt nicht zu Rate ziehen. Nettie arbeitete seit dem Morgen im Krankenhaus. Dort fand ich ihn in der Vorhalle mit der Aufnahme der eben eingetroffenen Kranken beschäftigt. Als Nettie mich im Vorraum erblickte, eilte er sofort auf mich zu, betrachtete aufmerksam mein Gesicht, nahm mich bei der Hand und führte mich in ein kleines Zimmer. Hier herrschte weiches, blaues Licht. Ein leichter, angenehmer, mir unbekannter Duft erfüllte den Raum, dessen Stille durch nichts gestört wurde. Nettie drückte mich in einen bequemen Lehnstuhl und sprach, denken Sie an nichts, machen Sie sich über nichts Sorgen. Für heute nehme ich alles auf mich. Rasten Sie, später komme ich wieder. Er verließ das Zimmer und ich dachte an nichts, machte mir über nichts Sorgen, als habe er tatsächlich alle meine Gedanken und Sorgen auf sich genommen. Dies war äußerst angenehm und nach wenigen Minuten schlief ich ein. Als ich erwachte, stand Nettie vor mir, blickte mich lächelnd an. »Fühlen Sie sich besser?« fragte er. »Ich bin vollkommen gesund, Sie aber sind ein genialer Arzt«, erwiderte ich. »Gehen Sie zu Ihren Kranken und beunruhigen Sie sich meinetwegen nicht.« »Meine Arbeit ist schon beendet. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen unser Krankenhaus zeigen«, schlug Nettie vor. Ich empfand dafür lebhaftes Interesse und wir schickten uns an, das ganze schöne Gebäude zu besichtigen. Chirurgische Fälle und Nervenkrankheiten schienen hier vorzuherrschen. Die meisten chirurgischen Fälle waren durch Maschinen verursachte Verletzungen. »Es ist doch nicht möglich, dass es in eurem Betrieb an Schutzvorrichtungen fehlt«, fragte ich Nettie. »Vollkommene Schutzvorrichtungen, die jeden Unglücksfall ausschließen, gibt es überhaupt nicht. Aber Sie sehen hier die Verletzten aus einem Gebiet mit 2 Millionen Einwohnern. Bei einem derartigen Gebiet sind etliche 10 Verwundete gar nicht so viel. Meist handelt es sich hier um Neulinge, die sich noch nicht recht auf die Maschinen verstehen, an denen sie arbeiten. Bei uns behagt es den Leuten, von dem einen Arbeitszweig zum anderen überzugehen. Die Erziehungs- und Kunstspezialisten sind am häufigsten die Opfer ihrer Zerstreutheit. Ihre Aufmerksamkeit schweift oft ab. Sie versinken in Gedanken und Betrachtungen. Die Nervenkrankheiten werden wohl meistens durch Erschöpfung verursacht. Ja, dieser Fälle gibt es viele, doch werden derartige Krankheiten auch ebenso oft durch eine Krise im Geschlechtsleben oder aber einer anderen seelischen Erschütterung hervorgerufen, wie etwa der Tod geliebter Menschen. Werden hier auch Geisteskranke mit verdunkeltem oder verwirrtem Bewusstsein aufgenommen? Nein, für diese gibt es ein eigenes Krankenhaus. Bei ihnen bedarf es besonderer Vorrichtungen, damit sie in gewissen Fällen weder sich noch anderen Schaden zufügen können. Und wird bei euch in solchen Fällen gegen die Kranken Gewalt angewandt? Bisweilen, selbstverständlich aber nur dann, wenn es sich als unumgänglich nötig erweist. Nun begegne ich in ihrer Welt bereits zum zweiten Mal der Gewalt. Das erste Mal geschah dies im Haus der Kinder. Sagen Sie mir, es gelingt also auch auf dem Mars nicht, dieses Element völlig aus dem Leben zu verbannen? Sie sind gezwungen, es mit Bewusstsein anzunehmen. Ja, ebenso wie wir gezwungen sind, Krankheit und Tod hinzunehmen oder etwa eine bittere Medizin zu schlucken. Welches vernünftige Wesen würde zum Beispiel im Fall der Selbstverteidigung auf die Gewalt verzichten? Wissen Sie, dass diese Tatsache mir die Kluft zwischen Ihrer und unserer Welt weit weniger groß erscheinen lässt? Der Unterschied besteht nicht darin, dass bei Ihnen notgedrungenerweise viel, bei uns aber wenig Gewalt angewandt wird, sondern vielmehr darin, dass sich bei Ihnen die Gewalt als Gesetz verkleidet, sei es nun als Äußeres oder Inneres, dass sie als sittliche und rechtliche Norm auftritt, die die Menschen beherrscht und belastet. Bei uns hingegen tritt die Gewalt entweder als Krankheitserscheinung auf oder aber als vernünftige Handlung eines vernunftbegabten Wesens. In keinem dieser Fälle bedeutet sie irgendein gesellschaftliches Gesetz oder eine gesellschaftliche Norm. ist weder persönliches noch unpersönliches Gebot. Gibt es denn keine Regel, nach der sie die Freiheit der Geisteskranken oder der Kinder einschränken? Ja, eine Art wissenschaftliche, der Medizin oder Pädagogik entstammende Regel. Freilich sind in dieser technischen Regel nicht alle jene Fälle vorgesehen, in denen die Gewalt angewandt werden muss, noch aber die Mittel bei ihrer Anwendung, die Stufen. All dies hängt selbstverständlich von der Gesamtheit der Vorbedingungen ab. Wird dadurch der Willkür der Erzieher oder Krankenpfleger nicht völlig freier Lauf gelassen? Was bedeutet das Wort Willkür? Wenn es unnötige, überflüssige Anwendung der Gewalt bedeutet, so kann es nur in Bezug auf einen Kranken angewandt werden, der sich im Krankenhaus befindet. Ein vernünftiger, bewusst handelnder Mensch ist der Willkür nicht fähig. Wir durchschritten die Krankenseele, die Operationsräume, die Zimmer, in denen die Medizinen aufbewahrt wurden, die Stuben der Pfleger. Im obersten Stockwerk betraten wir einen geräumigen, schönen Saal, dessen durchsichtige Wände den Ausblick auf den See, den Wald und die fernen Berge gestatteten. Der Raum war mit Statuen und Gemälden von hohem künstlerischen Wert geschmückt. Die Möbel waren prächtig und luxuriös. »Dies ist das Zimmer der Sterbenden«, sprach Nettie. »Bringen Sie alle Sterbenden hierher?«, fragte ich. »Ja, oder Sie begeben sich selbst in diesen Saal«, lautete die Antwort. »Können denn bei Ihnen die Sterbenden noch selbst gehen?«, staunte ich. »Jene, die körperlich gesund sind, vermögen das selbstverständlich.« Ich begriff, dass es sich hier um Selbstmörder handle. »Sie überlassen diesen Saal den Selbstmördern zur Ausführung ihres Vorhabens?« »Ja, sowie alle Mittel, die einen ruhigen, schmerzlosen Tod bringen.« »Und Sie legen ihnen kein einziges Hindernis in den Weg?« »Wenn der Patient bei klarem Verstand ist und sein Entschluss feststeht, kann es doch gar kein Hindernis geben. Natürlich wird dem Kranken Gelegenheit gewährt, sich vorher mit dem Arzt zu beraten. Einige tun dies, andere nicht.« »Kommen bei Ihnen viele Selbstmorde vor?« »Ja, besonders unter den alten Leuten. Wenn sich das Gefühl des Lebens abstumpft und schwächer wird, ziehen es viele vor, nicht das natürliche Ende abzuwarten.« »Begehen auch junge, völlig gesunde und starke Menschen Selbstmord?« »Auch dies kommt vor, aber äußerst selten. Seitdem ich im Krankenhaus arbeite, kann ich mich bloß an zwei Fälle erinnern. Der dritte ließ von seinem Vorhaben ab.« »Wer waren die beiden Unglücklichen und was trieb sie in den Tod?« »Der erste war mein Lehrer, ein hervorragender Arzt, der der Wissenschaft viel Neues gegeben hat. Bei ihm war die Fähigkeit, die Leiden anderer mitzufühlen, in einem unglaublich hohen Maße entwickelt. Dies führte seinen Verstand und seine Energie zum Studium der Medizin, war aber auch sein Verderben. Er ertrug es nicht, verbarg aber seine geistige Einstellung so gut vor allen Menschen, dass seine Tat völlig überraschend wirkte. Er beging diese nach einer schweren Epidemie, die als Folge der Trockenlegung einer Meeresbucht auftrat, als die toten Fische tonnenweise verwesend am Strand lagen. Die Krankheit war ebenso schmerzhaft wie bei ihnen die Cholera, aber noch weit gefährlicher. Von 10 Erkrankungen nahmen 9 einen tödlichen Verlauf. Da aber dennoch eine geringe Möglichkeit der Genesung bestand, konnten die Ärzte den Bitten der Kranken um einen raschen und schmerzlosen Tod nicht nachkommen. Es war ja auch nicht möglich, von einem Menschen, den starkes Fieber und große Schmerzen peinigten, anzunehmen, dass er sich bei völlig klarem Bewusstsein befinde. Mein Lehrer arbeitete wie ein Wahnsinniger und seine Forschungen trugen viel dazu bei, die Epidemie abzukürzen. Als diese völlig verschwunden war, beging er Selbstmord. Wie alt war er damals? Ihrer Berechnung nach ungefähr 50. Bei uns ist dies noch ein jugendliches Alter. Und der zweite Fall? Eine Frau, der am gleichen Tag Mann und Kind gestorben waren. Und der dritte Fall? Den kann Ihnen nur jener Genosse erzählen, der ihn selbst erlebte. Das ist wahr, meinte ich. Erklären Sie mir aber nun etwas anderes. Wie kommt es, dass sich die Marsbewohner so lange jung erhalten? Ist dies eine Eigenheit ihrer Rasse oder hängt es von den günstigen Lebensbedingungen oder aber noch von etwas anderem ab? Mit der Rasse hat es nichts zu tun. Noch vor 200 Jahren waren wir weit weniger langlebig. Die günstigeren Lebensbedingungen, ja selbstverständlich, spielen auch diese eine bedeutsame Rolle. Die Hauptursache jedoch ist eine ganz andere, nämlich die Erneuerung des Lebens. Was ist das? Eine dem Wesen nach äußerst einfache Sache. Ihnen jedoch wird sie wahrscheinlich seltsam erscheinen, obgleich Ihre Wissenschaft bereits alle Daten für diese Methode kennt. Sie wissen, dass die Natur, um die Lebensfähigkeit der Zelle oder des Organismus zu steigern, das Einzelwesen durch ein anderes ergänzt. Um dieses Ziel zu erreichen, verschmilzt sich das Einzelwesen aus Zweien zu einem, und auf diese Art erhält es die Lebens- und Vermehrungsfähigkeit, die Unsterblichkeit des Protoplasma. Derselbe Gedanke beherrscht die Kreuzungen der höheren Pflanzen- und Tierarten. Hier vereinigen sich lebendige Elemente zweier verschiedener Wesen, auf das ein drittes geboren werde. Schließlich wissen Sie wohl auch um die Einimpfung des Blutes von dem einen zum anderen Geschöpf, um diesem anderen eine stärkere Lebensfähigkeit zu verleihen, wie dies beim Serum gegen verschiedene Krankheiten der Fall ist. Wir gehen hierin noch weiter, verwenden die Transfusion des Blutes zwischen zwei menschlichen Wesen, von denen jedes dem anderen eine gesteigerte Lebensfähigkeit zu geben vermag. Diese einmalige Transfusion des Blutes zwischen zwei Menschen wird durch einen die Blutgefäße der beiden verbindenden Apparat bewerkstelligt. Bei Beobachtung der nötigen Vorsichtsmaßregeln ist der Prozess völlig ungefährlich. Das Blut des einen Menschen lebt weiter im Organismus des anderen, vermischt sich mit dem eigenen Blut und erneuert die Gewebe. Auf diese Art vermögen sie, durch die Transfusion jungen Blutes, den Alten die Jugend wiederzugeben? Zum Teil, freilich nicht ganz, denn das Blut ist im Organismus nicht alles. Der Organismus verarbeitet es. Deshalb altert auch der junge Mensch nach der Transfusion alten Blutes nicht. Alles, was in ihm Schwäche, Alter ist, verteilt sich rasch im jungen Organismus, und zur gleichen Zeit scheidet er aus dem Organismus all das aus, dessen er nicht bedarf. Dadurch werden die Energie und Anpassungsfähigkeit seines ganzen Wesens gesteigert. Wenn dies so einfach ist, weshalb hat bis heute unsere irdische Medizin das Mittel noch nicht angewandt? Die Transfusion des Blutes ist, wenn ich nicht irre, bereits seit etlichen 100 Jahren bekannt. Ich weiß es nicht, vielleicht besteht irgendeine organische Eigenheit, die bei den Erdenmenschen diesen Mittel seine Wirksamkeit raubt. Vielleicht aber kommt das auch von dem bei ihnen herrschenden Individualismus, der so sehr den einen Menschen vom anderen trennt, dass der Gedanke an eine lebendige Verschmelzung ihren Gelehrten schier als ein Ding der Unmöglichkeit erscheint. Außerdem gibt es bei ihnen eine Unzahl das Blut vergiftender Krankheiten, Krankheiten, von denen die Befallenen oft gar nicht wissen oder die sie verheimlichen. Die bei ihnen äußerst selten vollzogene Transfusion des Blutes trägt irgendwie einen philanthropischen Charakter. Jener, der viel Blut besitzt, gibt davon jenem, der dessen äußerst nötig bedarf. Zum Beispiel in Fällen, wo durch Wunden ein großer Blutverlust entstanden ist. Freilich kommt dies auch bei uns vor, meist aber verhält es sich anders, entspricht unserer ganzen Ordnung. Unser Leben ist nicht nur dem Geist nach ein kameradschaftliches, sondern sogar dem Körper nach. Ende von Abschnitt 16.